Und er rief seine 12 Jünger herbei und gab ihnen Vollmacht über unreine Geister, nämlich sie auszutreiben und alle Krankheit und Gebrechen zu heilen. Die Namen aber der 12 Apostel lauten, erstens Simon genannt Petrus und Andreas sein Bruder, und Jakobus der Sohn des Zebedeus und Johannes sein Bruder, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus der Zöllner, Jakobus der Sohn des Alpheus und Lebbäus, Simon der Kananäer und Judas der Iskariote, derselbe, der ihn verriet. Diese 12 sandte Jesus aus und befahl ihnen also, zieht auf keine Heidenstraße und betretet keine Samariterstadt. Geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel. Auf eurem Gange aber verkündet, das Reich der Himmel ist herbeigekommen. Kranke heilet, Tote wecket auf, Aussätzige reiniget, Dämonen treibt aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebiet es. Schaffet euch kein Gold noch Silber noch Münze an in eure Gürtel, keine Tasche auf den Weg, keine zwei Röcke, noch Schuhe noch Stock, denn der Arbeiter verdient seine Nahrung. Wo ihr aber in eine Stadt oder in ein Dorf eintretet, erforschet, wer es dort wert ist, und da bleibet, bis ihr weiterzieht. Wenn ihr aber das Haus betretet, so grüßet dasselbe. Und wenn es das Haus wert ist, so komme euer Friede über dasselbe. Ist es aber nicht wert, so soll euer Friede wieder zu euch zurückkehren. Und wo man euch nicht aufnimmt und nicht auf eure Worte hört, da geht hinaus aus dem Hause oder aus der Stadt und schüttelt euch den Staub von den Füßen. Wahrlich, ich sage euch, es wird dem Lande Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tage des Gerichtes als dieser Stadt. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe, so seid denn klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Nehmet euch aber in Acht vor den Menschen, denn sie werden euch an Ratsversammlungen ausliefern und werden euch in ihren Synagogen geißeln, und vor Statthalter und Fürsten werdet ihr um meinetwillen geführt werden, zum Zeugnis für sie und die Völker. Wenn sie euch aber vorführen, so sorget nicht, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern der Geist eures Vaters, der durch euch redet. Es wird aber ein Bruder den Bruder ausliefern zum Tode, und ein Vater sein Kind, und werden aufstehen Kinder gegen Eltern und sie zum Tode bringen. Und ihr werdet gehasst sein von allen um meines Namens willen. Der aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wenn sie euch aber verfolgen in der einen Stadt, so flieht in die andere, wahrlich ich sage euch, ihr sollt noch nicht fertig sein mit den Städten Israels, bis der Sohn des Menschen kommt. Ein Jünger ist nicht über dem Meister, noch ein Knecht über seinem Herrn. Der Jünger muss zufrieden sein, dass es ihm gehe wie seinem Meister, und der Knecht wie seinem Herrn. Haben sie den Hausherrn Beelzebul geheißen, wie vielmehr seine Leute? So fürchtet euch denn nicht vor ihnen. Denn es ist nichts verhüllt, was nicht enthüllt werden, und nichts verborgen, was nicht zur Erkenntnis kommen wird. Was ich euch sage in der Finsternis, sprechet es aus im Licht. Und was ihr ins Ohr hört, verkündet es auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, aber die Seele nicht töten können, fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Seele und Leib dem Verderben übergeben kann in der Hölle. Verkauft man nicht zwei Sperlinge um ein Aas? Und doch fällt nicht einer von ihnen zur Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind auch die Haare auf dem Kopf alle gezählt. So fürchtet euch denn nicht, ihr seid mehr als viele Sperlinge. Wer überall nun sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem will auch ich mich bekennen vor meinem Vater in den Himmeln. Wer aber mich verleugnet vor den Menschen, den will auch ich verleugnen vor meinem Vater in den Himmeln. Denket nicht, dass ich gekommen sei, Frieden zu bringen auf die Erde, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, zu entzweien einen Menschen mit seinem Vater, die Tochter mit ihrer Mutter, die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter, und seine eigenen Leute werden des Menschen Feinde sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt denn mich, ist mein nicht wert, und wer Sohn oder Tochter mehr liebt denn mich, ist mein nicht wert, und wer nicht sein Kreuz nimmt, und folget mir nach, ist mein nicht wert. Wer sein Leben gewinnt, der wird es verlieren, und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt auf den Prophetennamen, wird eines Propheten Lohn empfangen, und wer einen Gerechten aufnimmt auf den gerechten Namen, wird eines Gerechten Lohn empfangen. Und wer einem von diesen Kleinen nur einen Becher frischen Wassers reicht auf den Jüngernamen, wahrlich, ich sage euch, er soll mitnichten um seinen Lohn kommen.